Der Chefsekretär des Zentralen Sekretariats der Gesellschaft der jungen koreanischen Gewerbetreibenden in Japan, der Präsident des Vereins koreanischer Gesellschaftswissenschaftler in Japan und weitere führende Kader der zentralen Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner gaben am 17. Mai Stellungnahmen ab und äußerten ihren festen Willen dazu, sich für die Durchsetzung des von Marshall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der PDAK vorgelegten großen Programms zur Wiedervereinigung der Heimat einzusetzen. Auch die Vorsitzenden der regionalen Direktionen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, darunter der Stadtpräfektur Tokio und der Präfektur Hokkaido, veröffentlichten am 18. Mai Stellungnahmen und begrüßten die Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die auf dem 7. Parteitag der PDAK vom Genossen Kim Jong-un unterbreitet wurden.